so Beats. Beats. Der Wahre aus Rennendorf. Ich hab ne geile sexy Stimme, man hört zu. Yeah, Beats. Der Wahre aus Reinickendorf, aus Berlin, Germany, West Coast, yo. Schlampe. All I wanna do, summa sum sum sum, villa bum bum, go check it out. All I wanna do, summa sum sum sum, villa bum bum, go check it out. Ich geh nach Tegel, die Weiber starren mich alle nacheinander an. Sie sagt zu mir, du bist ein geiler Typ, du sagst immer die größte Wahrheit. Du bist der Wahre, 51er Playboy, du hast ein Herz, du hast ein Herz. Ich bin der Wahre, I love you, wir mit Rizzo 51. Rascal Saint, wir übernehmen ganz Tegel. Es geht Tegel los, raus aufs Boot, der Schulli beraten, ich hab Durst, der Motor an, ich geb Gas, yeah. Wir Tegel rumrast, fangen mitten im Weg, erstmal ne Rast, T-Shirt aus, denn das wird zu lachen, denn bei 30 Grad musst du dich nackt zorn. Endlich hat die Bootzeit begonnen, liegen nackt rum, Melodien am Summen und der Motor, ja, der ist am Rum, Chille am Deck, Sonn mich um ohne, heute interessiert mich nix, die Bohne. Mir ist gut, und die Füße ins Wasser, fühl mich echt cool, komm mir vor wie ein Hustler, 30 Grad strahlen mir auf den Körper, für dieses Gefühl gibt es echt keine Wörter. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir haben Spaß, guck uns an, wie wir mit unserem Boot rumfahren. Laute Musik und massig Schalt, Frauen an Bord und massig zeigt. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir haben Spaß, guck uns an, wie wir mit unserem Boot rumfahren. Laute Musik und massig Schalt, Frauen an Bord und massig zeigt. Schritt Wind, Riese, das Gefühl ist unfassbar. Ich spring direkt vom Boot einfach ins Wasser, schwimme rum, yeah. Und dann wieder ins Boot. Die Sonne knallt mir auf den Körper, mein Rücken ist schon rot, ich zünd den Joint an und sie genüsslich dran. Wir sind Piraten, yeah. Und wir haben die Flagge im Gepäck. Wir fahren satt Winkel, wo ich die Viber check. Sie werden mitgenommen, jetzt kann die Party erst starten. Ich mach die Whisky-Mischen fertig, denn keiner will mehr warten. Bombt die Musik noch lauter, ich will, dass jeder uns hört. Setz die Augenklappe auf und mach jetzt einen auf gestört. Stell mich vorne ans Deck, ja, Mann, König der Welt. Tanze wild rum, einfach so, weil's mir gefällt. Die Mädchen gucken, wenn wir vorbeifahren. Sie sind alle am Strand, nachdem sie mich sahen, weil sie eingepackt werden und wir zu unserer Insel fahren. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir haben Spaß, guck uns an, wie wir mit unserem Boot rumfahren. Laute Musik und massig Schalt, Frauen an Bord und massig Zeit. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir machen heute über Party, über Party, über Party. Wir haben Spaß, guck uns an, wie wir mit unserem Boot rumfahren. Laute Musik und massig Schalt, Frauen an Bord und massig Zeit.